1. When do Umkirst, Israel, Sprich der Herr, und den Abschulichen Gottsen aus meinem Blickfeld entfernst, one weiter in die Ehre zu gehen, darfst du zu mir zurückkehren. 2. When du aufrichtig und gerecht schwörst, dass der Herr lebt, werden die Nationen durch ihn gesegnet werden und in voller Stolz ruhmen. 3. Denn der Herr fordert die Männer von Juda und Jerusalem auf, ihren harten Boden neu zu pflügen, anstatt Eisart in die Dornen zu streuen. 4. Wait you dem Herrn und andet ihr in ihr einstellen Grundlegend, damit mein Zorn wegen ihr Bosen taten nicht wie ein Unloschbärs für ausbricht. 5. Verkündet in ganz Juda und Jerusalem, dass die Menschen die Trumpten blasen und sich in den befestigten Städten in Sicherheit bringen sollen. 6. Stellt ein Signalbanner in Richtung Zion auf und flieht an Besuglich, den ICH Bringe Grosses Unheil und Gewaltig zerstoring aus dem Norden herbei. 7. Ein Zerstörer der Wolke ist wie ein Low aus seinem Dickicht hervorgebrochen, ihr Land zu verwüsten und ihr Städte unbewohnbar zu machen. 8. Leg die Schild Trauerkleidungen und Clark Lautstark, da sich der Gluhenzorn des Herrn Bischer nicht von uns abgewendet hat. 9. An jenem Tag werden der König und sein Beamten den Mut verlieren, waren die Priester star vor Schreck sein und die Propheten entsetzt reagieren werden. 10. ICH antwortet darauf hin, dass der Herr das Volk und Jerusalem getauscht habe, in dem Frieden versprach, obwohl ihnen nun das Schwert droht. 11. Zu dieser Zeit wird man über Diocese Volk sagen, dass ein glühender Wind aus der Wüste heranet, der jedoch nicht zur Reinigung dient. 12. Ein gewaltiger Steam kommt auf meinen Befehl hinüber sie, und nun wird ICH offiziell das Erteil über ihr Taten bekunden. 13. Seit der Feind ruckt wie Wolken heran, sein Wagen gleichen einem Sturm und sein Förder sind schneller als Adler, so dass wir verloren sind. 14. Reinige den Haus von aller Bosheit, Jerusalem, damit du Geritet werden kannst, wie lange willst du noch an deinen schadlichen Gedanken festhalten? 15. Hort genau hin, denn bereits von Dan und aus dem Gebirge Ephraim wird die Nachricht über das Heranahend Unheil verbreitet. 16. Warnt die Wolke und verkündet Jerusalem, das Belagere aus einem fernen Land kommen und ihr Kriegsruf gegen die Stadt Judas richten. 17. Sie umzingeln die Stadt wie Wachter ein Feld, weil sie sich gegen mein Autorität aufgelehnt hat, erklärt der Herr in seinem Erteil. 18. Den Eigenes verhalten und den Taten haben dies Konsequenzen verursacht, dies Bitterkeit ist die Folge deiner Bosheit, die dich nun existenziell bedroht. 19. ICH empfind tiefen Schmerz und mein Haus rast unaufhörlich, weil ICH den Klang der Trumpten und den Lärm des Kriegs bereits hören kann. 20. Ein Katastrophe folgt auf die Nächste, bis das ganz Land verwüstet ist, plötzlich und unerwartet werden mein Zelte und Wohnstätten zerstört. 21. Wie lange muss ICH noch die feindlichen Banner sehen und den erschreckenden Schall der Kriegstrompeten ertragen, wann dies Rettung in Sicht ist? 22. Mein Volk handelt töricht und erkennt mich nichten, sie sind unverständig und besitzen kein Einsicht, da sie nur im Bosen geschickt sind. 23. Als ICH die Erde betrachtet, war sie wollig leer und wast, und im Himmel war kein Licht mehr zu erkennen, da die Finsternis herrschte. 24. ICH sah die Bergeren und bemerkt, dass sie bebten, warendel hügel unter der Last des gottlichen Zorns heftig erschattet worden. 25. ICH blickte her und stellte fest, dass kein einziger Mensch mehr da war und sogar die Vogel des Himmels die Flucht ergriffen hatten. 26. Das Fruchtbarland war zu einer Wust geworden und Elstadte Lagen in Trummen, verursacht durch die Gegenwart des Herrn und seinen glühenden Zorn. 27. Denn der Herr hat erklärt, dass das gesamte Land zwar zu einod werden soll, jedoch kein Wohlstandig vernichtung herbeiführen wird. 28. Die Schalb wird die Erde trauen und der Himmel sich verdunkeln, weil ICH diesen Entschluss gefasst. Haben nicht davon abweichen word. 29. Vor dem Lande Reiter und Bogenschützen fliehen die Bewohner der Stadte in die Walde und auf die Felsen, so dass kein Mensch mehr dort bleibt. 30. Was willst du nun tun, du verwüstet? Selbst wenn du dich praktig kleidest und schminkst, werden dein Liebhaber dich verschmähen und dein Leben bedrohen. 31. Ich horschrei wie von einer Frau in Geburtswehen, es ist die Stimme Jerusalems, die verzweifelt nach Hilfe sucht, während sie ihren Morden unterliegt.